Gedanken. Dennoch weiß ich, dass viele natürlich auch mit Sorgen in das neue Jahr gehen. Und tatsächlich wird das wirtschaftliche Umfeld nächstes Jahr nicht einfacher, sondern schwieriger. Contrabanda FM 91.4, your local radio station in Barcelona. News and music you've never heard before. Join us, listen to us. Podcasts on the internet, www.contrabanda.org. 20 years of freedom on the airwaves. Ich lese aus dem Gedichtband Im Glück und anderswo von Robert Gernhardt das Gedicht Theke, Antitheke, Syntheke. Beim ersten Glas sprach Husserl, nach diesem Glas ist Schlusserl. Ihm antwortete Hegel, zwei Glas sind hier die Regel. Das kann nicht sein, rief Wittgenstein, bei mir geht noch ein drittes rein. Worauf Herr Kant befand, ich sehe ab vier erst Land. Ach was, sprach Damakuse, trink ich nicht fünf, trinkst duse. Trink zu, sprach Schopenhauer, sonst wird das sechste sauer. Das nehm ich, sagte Bloch, das siebte möpselt noch. Am Tisch erscholl Gequietsche, still trank das achte Nietzsche. Das neunte erst schmeckt lecker, du hast ja recht, Heidegger, rief nach Glas zehn Adorno. Prost auch und nun von vorno. Willkommen im neuen Jahr 2013. Also sind wir in 2013 angekommen. Niemand weiß, was sein wird in diesem anhaltend unsicheren Land, in diesen anhaltend unsicheren Krisenzeiten. Wie schon 2012. Weiter die ewig zelebrierte Zitterpartie um Euro, Armut, Arbeit, Krieg und Frieden. Derweil hören wir natürlich auch Musik und versuchen zu berichten, aufzuklären, anzustacheln zum Widerstand und natürlich auch zu unterhalten. Niemandsland 91.4 FM bei Contrabanda. Die erste Frage, die wir uns stellen im neuen Jahr, ist die Frage, jetzt schlägt's aber 13. Ist die Zahl 13 tatsächlich eine Unglückszahl? Warum es so weit kommen musste, kann man an einer Hand abzählen. Und das ist nicht metaphorisch gemeint. Dazu muss man den Daumen als Zähler verwenden und mit ihm auf jedes Glied der Finger tippen. Den kleinen Finger herunter, macht 3, den Ringfinger hoch, 6, Mittelfinger runter, Zeigefinger hoch, macht 12. Es gibt Orte auf der Welt, an denen heute noch so gezählt wird. In Indonesien zum Beispiel. Ein Rechensystem, in dem die 12 die Basis bildet, nennt man Duodezimalsystem. Und dieses System und die 12 tauchen in der Kulturgeschichte so oft auf wie die englische Königsfamilie in Frauenzeitschriften. 12 Monate, 12 Tierkreiszeichen, 12 sind ein Dutzend, 12 Dutzend sind ein Gros, 12 Zoll sind ein Fuß. Der Tag hat ohne astronomische Notwendigkeit 12 Stunden, die Nacht auch 12. 12 ist das Maß für Zeit und Raum. Zwölf Titanen sitzen im griechischen Olymp. Es gibt 12 Rauhnächte. Die 12 Stämme Israels. 12 Halbtöne pro Oktave. 12 Dur- und 12 Molltonarten. Und dann sogar Arnold Schönbergs komplette 12-Tonmusik. Der Farbkreis teilt sich in 12 Grundfarben. Die Typografie hat 12 Punkt als gebräuchliche Schriftgröße gewählt. die Docental Society of Great Britain und ihre US-Kollegen wie der Docental Society of America sind Aktivisten für die universelle Einführung des Duodezimalsystems. Man kann von der 12 als Pattern Number sprechen, als eine jener Zahlen, die unsere Kultur strukturieren. Also weit und breit keine 13. Und warum sind auf der europäischen Flagge 12 Sterne? Sie müssen jetzt nicht die Gründungsstaaten suchen oder darüber nachdenken. Es ist ein Symbol für Vollständigkeit, Vollkommenheit und Einheit. Und fragen wir nochmal, wo bleibt die 13? Die 13 hat das Pech des Außenseiters. Sie gehört nicht dazu, zur 12er-Gang. Um zu wissen, was das bedeutet, braucht man keinen Schulabschluss. Es reicht als Bildung, lediglich eine einzige Highschool-Komödie gesehen zu haben. Die ersten 12 Zahlen sind die fundamentalen Zahlen, die ein eigenes Wort haben und nicht nur als Ziffer geschrieben werden. Man muss sie nur nebeneinander schreiben, um alle Ungerechtigkeit der Zahlenwelt zu ahnen. 12 wird 13. Wenn die 13 mit dabei ist, ruiniert sie die Idee von Vollständigkeit, Vollkommenheit und Einheit. Vorbei ist es mit der Harmonie. So aufgeklärt, abgeklärt und 2012, wir auch sind. Gefühlt bleiben wir alle Bewohner von Fonda Votemitisis, jenes Dorfes, das der Schriftsteller Edgar Allan Poe in einer Kurzgeschichte erschaffen hat und das im Chaos versinkt, als die Turmuhr 13 schlägt. Willkommen im Jahr 2013. Es ist der 5. Januar in diesem wunderschönen neuen Jahr. Wunderschön heißt, heute ist ein klasse Tag, tolles Wetter hier im Zentrum von Barcelona, herrliche Sonne, blauer Himmel, milde Winterluft. Bienvenidas und bienvenidos. Falls uns jemand anrufen möchte, unsere Telefonnummer lautet 93 37 7366. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie, meine Damen und Herren, wie immer, Detlef Jeskatz. Was da zu hören ist, ist die Zaubertrompete von Herrn Till Brönner von seinem neuen Album mit dem gleichen Namen. Till Brönner, soeben erschienen. Im Niemandsland heute vorgestellt. Jo, Niemandsland, 91.4. Da wir den Weg ein Stück zusammengegangen, erinnere ich mich daran zurück, wie alles angefangen hat. Doch anstatt zu bereuen oder mich darüber zu freuen, was war, sehe ich mich als Star von beiden Seiten. Während sich die Experten streiten, ist mir klar, alle sehen die Person im Rampenlicht, doch meine Schattenseiten seht ihr nicht. Dann wünsche ich mir, kein Künstler zu sein, der auf der Bühne leidet, sondern ein ganz normaler Mensch, der Haare schneidet. Ich schwöre, ich wär so gerne wie der Friseur. Ich schwöre, ich wär so gerne wie der Friseur. Und früher, als ich noch in meinem Friseursalon saß, hab ich mir oft erhofft, ein Star zu sein. Denn ich vergaß, um wahr zu sein, bedarf es keiner wilden Menge und keiner Groupies im Gedränge. Damals floh ich aus der Enge meines Salons und meines Lebens. Doch weit und breit sucht man das Glück vergebens, rennt man ihm hinterher. Waschen, legen, Haare fegen gibt es jetzt nicht mehr.

Kolleg in Bad Godesberg bei Bonn. Bereits hier fiel er durch sein Talent bei verschiedenen Schulorchestern auf. Klassisches Schulorchester, AKO Big Band und Sacropop, zusammen übrigens mit Stefan Raab, sowie in der Begleitband zu Andrew Lloyd Webbers Erstlingswerk Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Er studierte Jazz-Trompete an der Hochschule für Musik in Köln. Zu seinen wichtigsten Lehrern gehören Professor Malte Burber und der amerikanische Jazz-Trompeter Bobby Shue. Shue schreibt man S-H-E-W. Brenner spielte in der Berliner Rias Big Band. Sein erstes eigenes Album, Generations of Jazz mit Ray Brown, Jeff Hamilton, Frank Castaney und Gregoire Peters, erschien 1993. Er erhielt den Preis der deutschen Schallplattenkritik und den Preis der deutschen Plattenindustrie. In Folge spielte er mit internationalen Jazzgrößen wie Dave Brubeck, Tony Bennett, Mark Murphy, James Moody, Monty Alexander, Nils Landgren sowie natürlich Klaus Doldinger und Joe Sample und ging 2003 mit der Soul-Sängerin Joy Denalane auf Tour. Des Weiteren produzierte und komponierte er für Hildegard Knef das Album 17mm 1999 und schrieb Soundtracks für Jazz Scene sowie Höllentour von Pepe Dankwart. Ende April 2006 erschien sein in Los Angeles aufgenommenes Studioalbum Oceana. Auf der von Larry Klein produzierten CD sind unter anderem Madeleine Peru und Sängerin Carla Bruni als Gaststars beteiligt. Er produzierte 2002 mit den No Angels das Swing-Album When the Angels Swing, für die er die Pop-Hits der Gruppe für ein Big-Band-Orchester im Swing-Stil arrangierte. 2006 produzierte er für den Bariton Thomas Quasthoff das Jazz-Album Watch What Happens, bei dem er auch als Trompeter mitwirkte. Von 2004 bis März 2010 spielte und moderierte er in der Reihe Talkin' Jazz der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland in Bonn mit seiner Band und ausgewählten Gästen, darunter Paul Kuhn, Musse T., Stefan Raab, Anke Engelke, Thomas Quasthoff, Nana Moskouri und vielen mehr. Am 5. März 2010 war Peter Kraus sein letzter Gast der Reihe. 2009 spielte er als einer der Gastmusiker die Flügelhornparts auf dem Album Touch des berühmten Schweizer Elektronikmusiker-Duos Yellow. Thank you. Im Jahr 2009 wurde Bronner zum Professor an der Hochschule für Musik Karl Maria von Weber in Dresden berufen. Seit dem Wintersemester 2009-2010 lehrt er dort zusammen mit Malte Burber in der Fachrichtung Jazz, Rock und Pop. Von August bis November 2010 war Bronner gemeinsam mit Sarah Connor und George Glück Jurymitglied und Mentor in der Castingshow X-Factor, die auf RTL und Fox ausgestrahlt wurde. Er bekam die Kategorie der ab 25-Jährigen zugeteilt und gewann den Wettbewerb mit seiner Kandidatin Edita Adieski. In der zweiten Staffel, die am 30. August 2011 startete, war er erneut Jurymitglied und Mentor und bekam erneut die Kategorie der ab 25-Jährigen. Am 6. Dezember 2011 gewann Bronner die Show wieder mit seinem Kandidaten David Pfeffer. Bronner hat seinen Wohnsitz in Berlin-Charlottenburg und ist Vater eines Sohnes. Auszeichnungen gab es auch schon jede Menge. Bronner erhielt 2007, 2008 und 2009 den Echo-Preis in der Kategorie Jazz National International. Im Jahr 2009 war Bronner für den Grammy in der Kategorie Best Instrumental Jazz Solo für sein Solo auf dem Titel Seven Steps to Heaven der amerikanischen Vokalgruppe Take Six nominiert. Zur Diskografie: 1995 ging's los mit My Secret Love, dann 96 German Songs, 96 ebenfalls Midnight, 98 erschien das Album Love. Im Jahr 2000 geht's schon weiter mit Chattin' with Chet, ein Tribut an Chet Baker. Nur zwei Jahre später Blue Eyed Soul 2002 und 2004 wieder zwei Jahre später im Zweijahresrhythmus That Summer. 2006 die goldene Schallplatte Oceana. 2007 The Christmas Album mit Curtis Stigers und Yvonne Katterfeld. 2008 das Album Rio mit einer Menge interessanter Sängerinnen, zum Beispiel Annie Lennox, Aimee Mann mit Sergio Mendes, Milton Nascimento, Melody Gardot, Vanessa D'Amata, Luciana Sosa, Kurt Elling. 2010 At the End of the Day und 2012 eben erschienen das Album, das wir im Hintergrund hören, ganz einfach nur Till Brunner. Till Brunner. Gibt auch schon ein bisschen Literatur über den Posaunisten Talking Jazz, Till Brunner, erschienen bei Kiepenheuer und Witschinkeln 2010. Und dann Gastsprecher beim Hörbuch Bud Beautiful, ein Buch über Jazz von Geoff Dyer. We'll be right back. Viele reden nicht gerne darüber, aber es ist ständig ein Thema. Es hat keinen guten Ruf, doch es löst sehr viele Probleme. Und es ist so begehrt wie sonst nichts auf der Welt. Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld. Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld. Es regt die Fantasie an, es kann Krankheiten besiegen. Man braucht es für die Bildung und es hilft beim Kinderkriegen. Es ist so beliebt wie sonst gar nichts auf der Welt. Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld. Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld. Liebe kann man nicht kaufen, hat man so oft gehört. Doch diese Weisheit hat noch keinen Reichen je gestört. Wer Geld hat, weiß es besser und kurbelt die Wirtschaft an. Und wenn es Krisen gibt, sind die Bösen schuld daran. Mit Geld lässt sich alles ändern, es verbessert sogar die Welt. Also eins ist sonnenklar, wir brauchen alle viel mehr Geld. Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 2013 wird ein Jahr vieler 50. Jahrestage. Vor 50 Jahren wurde der Silvesterklassiker Dinner for One in Hamburg aufgezeichnet. Es fand der erste Spieltag der Fußball-Bundesliga statt. Der deutsche Erfinder und Fernsehpionier Walter Bruch stellte sein Farbfernsehverfahren PAL vor. Vor 50 Jahren war es auch, als der amerikanische Präsident John F. Kennedy im durch die Mauer geteilten Berlin seine legendären Worte sagte: Ich bin ein Berliner. Im selben Jahr unterschrieben Frankreich und Deutschland, Charles de Gaulle und Konrad Adenauer, den Élysée-Vertrag. Sie bekräftigten damit den Wunsch beider Völker, sich nach zwei furchtbaren Weltkriegen zu versöhnen. Am Anfang sind es oft nur wenige, die vorausgehen, einen Stein ins Rollen bringen und Veränderung möglich machen. Wer Mut zeigt, macht Mut. Dieser Satz des Sozialreformers Adolf Kolping bringt das auf den Punkt. Es gibt in unserem Land viele Mutige und Hilfsbereite. Ein junger Teilnehmer meines Bürgerdialogs in Heidelberg erzählte mir, dass ein Spieler aus seinem Fußballteam die Schule abbrechen wollte. Daraufhin ging er zu seinem Trainer und bat ihn, das ganze Team zusammenzurufen, damit jeder erzählen konnte, warum es gut ist, in die Schule zu gehen. Das taten sie beim nächsten Training und das hat gewirkt. Der Mitspieler brach die Schule nicht ab. Das ist nur eine von vielen Geschichten, die überhaupt nicht spektakulär, aber dennoch bezeichnend für unseren Zusammenhalt sind. Es sind Freunde und Nachbarn, die Initiativen ergreifen oder einen Missstand beheben. Es sind die Familien, die sich Tag für Tag liebevoll um ihre Kinder und um ihre Angehörigen kümmern. Es sind Gewerkschafter und Unternehmer, die gemeinsam für die Sicherheit der Arbeitsplätze arbeiten. Sie und viele mehr machen unsere Gesellschaft menschlich und erfolgreich. So wurde es möglich, dass wir in diesem Jahr die niedrigste Arbeitslosigkeit und die höchste Beschäftigung seit der Wiedervereinigung hatten. Das bedeutet für viele hunderttausend Familien, eine sichere Zukunft zu haben und Anerkennung zu erfahren. Und das bedeutet für unsere jungen Menschen die Sicherheit, eine Ausbildung, einen Arbeitsplatz und damit einen guten Start ins Leben zu haben. Dennoch weiß ich, dass viele natürlich auch mit Sorgen in das neue Jahr gehen. Und tatsächlich wird das wirtschaftliche Umfeld nächstes Jahr nicht einfacher, sondern schwieriger. Das sollte uns jedoch nicht mutlos werden lassen, sondern im Gegenteil Ansporn sein. Dazu möchte ich Ihnen von zwei kleinen medizinischen Wundern erzählen. Ich habe vor kurzem einen 10-jährigen Jungen kennengelernt, der fast taub zur Welt kam. Dann erhielt er ein hochmodernes Implantat. Heute kann er Musik hören und ohne Probleme die Schule besuchen. Und ich bin auch einer jungen Frau begegnet, die seit 3 Jahren mit einer mitwachsenden Herzklappenprothese lebt. Damit kann sie Sport machen und ein normales Leben führen. Das sind kleine medizinische Wunder. Sie sind der Erfolg unserer Forscher. Für den Jungen und die Frau bedeutet Forschung sein Hören und ihren Herzschlag. Es bedeutet Alltag und Lebensqualität. Für unser Land bedeutet Forschung Arbeitsplätze. Wenn wir etwas können, was andere nicht können, dann erhalten und schaffen wir Wohlstand. Deshalb investieren wir so viel wie nie zuvor in Bildung und Forschung. Deshalb bauen wir Deutschland zu einem der modernsten Energiestandorte der Welt um. Deshalb bereiten wir unser Land auf den demografischen Wandel vor. Und deshalb bringen wir die Staatsfinanzen in Ordnung. Diese Ziele leiten uns auch 2013. Wir brauchen für unseren Wohlstand und unseren Zusammenhalt die richtige Balance. Wir brauchen die Bereitschaft zur Leistung und soziale Sicherheit für alle. Wie wichtig diese Balance ist, das zeigt uns auch die europäische Staatsschuldenkrise. Die Reformen, die wir beschlossen haben, beginnen zu wirken. Dennoch brauchen wir weiterhin viel Geduld. Die Krise ist noch längst nicht überwunden. Und auch international muss noch mehr getan werden, um die Finanzmärkte besser zu überwachen. Die Welt hat die Lektion der verheerenden Finanzkrise von 2008 noch nicht ausreichend gelernt. Doch nie wieder darf sich eine solche Verantwortungslosigkeit wie damals durchsetzen. In der sozialen Marktwirtschaft ist der Staat der Hüter der Ordnung. Darauf müssen die Menschen vertrauen können. Angela Merkels berüchtigte Neujahrsansprache von letztem Jahr, vom 31.12.2012, da schwört Angie die Deutschen auf harte Zeiten ein. Das Schwerste komme erst noch, so Merkel. Diese Botschaft gibt sie den Deutschen für 2013 mit auf den Weg. Deutschland geht es gut und das ist ein Grund zur Freude. Ja, es muss da mehrere Deutschland geben. In Deutschland der Kanzlerin leben allerdings auch Menschen und da wird ja auf einem Niveau rumgejammert, um das uns 80% der Weltbevölkerung beneiden, inklusive unserer eigenen Vorfahren und unserer Nachkommen. Und das Allerschönste ist die, die wirklich überhaupt nichts haben, also diese Unterschicht, Entschuldigung. Das darf man überhaupt nicht sagen. Ich kann mir das nicht abgewöhnen. Der Begriff Unterschicht heißt es ja, ist diskriminierend. Also zu eindeutig. Es hat ja lange Jahre nur Gerüchte gegeben in Soziologenkreisen, dass es sowas überhaupt gibt. Aber die haben die ja gefunden. Das war ein Sensationsfund. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Zwei Ethnologen von der Friedrich-Ebert-Stiftung haben damals eine völlig neue Lebensform entdeckt. Mitten in Deutschland. Die Leute leben sehr versteckt in einer Flussbiegung. Nicht Düsseldorf. Und da haben die gesagt, diese Menschen hätten so wenig Geld zur Verfügung, die könnten am normalen gesellschaftlichen Leben nicht teilhaben. Das sei die Unterschicht. Und da haben die Politiker sofort gesagt, so kann man das nicht sagen. Das ist ja mein Liebstes. Wenn einer was gesagt hat und ein anderer sagt, so kann man das nicht sagen. Wo man es gerade so gesagt hat. Aber es kommt ja auch noch darauf an, wer es sagt. Auf der Unterschicht haben immer alle gerne rumgetrampelt. Beliebter Sport in Deutschland. Politiker, die von ihren eigenen Problemen ablenken wollen, haben immer auf denen rumgetrampelt, die sie nie wehren können. Die in der sozialen Hängematte rumturnen. Wissen Sie, wer den Begriff soziale Hängematte eingeführt hat? Willy Brandt seinerzeit. Oder darf ich mal Helmut Schmidt zitieren, unseren alten Weltökognom? Der Mann hat als Kanzler 1980 gesagt, das Grundübel in Deutschland ist die soziale Überversorgung. Sehen Sie, die Unterschicht ist überversorgt. Das ist sozialdemokratisches Kerngedankengut. Unter Überversorgung verstehen die jetzt nicht die Pensionen der Politiker. Das ist auch eine Form von Unterschicht, aber keine Überversorgung. Franz Müntefering hat es auch schon auf den Punkt gebracht. Franz Müntefering, den haben sie ja inzwischen aufs alten Teil geschoben, wobei so alt ist das Teil auch wieder nicht. Der hat gesagt bei der Hartz-IV-Diskussion, es gibt einen alten Spruch in der SPD, wer nicht arbeitet, braucht auch nicht essen. Und da weiß man, wo man dran ist. Und weil das immer so schön funktioniert und auf der Unterschicht rumzutrampeln, hat mein Außenminister Dr. Guido Westerwelle das vor 2 Jahren auch mal probiert. Der Westerwelle war damals in Schwierigkeiten, das kann man sich heute nicht mehr so richtig vorstellen. Er hatte seinen Amtsantritt komplett verbockt und hat dann versucht, mit einem populistischen Thema zu punkten, mit der Unterschichtsbeschimpfung, anstrengungsloser Wohlstand, spätrömische Dekadenz. Da wusste natürlich keiner, was er wollte. Er wusste ja selber nicht, was das heißt. Er hatte den Begriff irgendwo aufgeschnappt, muss man fairerweise dabei sagen. Woher soll der Westerwelle wissen, was spätrömische Dekadenz heißt? Der Mann hat Jura studiert. Ich bitte Sie, bleiben Sie realistisch. Das gilt sogar vor Gericht als milderer Umstand. Wie sagt schon Ludwig Thoma, er war Jurist und auch sonst von mäßigem Verstand. Fragen Sie meinen ehemaligen Bundespräsidenten. War schon eine Wahnsinnsnummer, oder? Ich meine, wir haben ja schon einiges an der Spitze dieses Staates gehabt. Wir hatten schon Bundespräsidenten, die haben Staatsgäste mit dem Namen ihrer Hauptstadt angesprochen. Aber sowas wie den Wulf haben wir noch nie gehabt, oder? Also unglaublich. Ein Mitesser an der Spitze des Staates, dass man sowas noch erleben muss. Wir hatten schon Pickelhauben, aber ein Pickel an der Spitze des Staates, unvorstellbar. Also das waren ja jetzt wirklich mal tolle Tage im Karneval, das muss man mal sagen. So toll war es noch nie. Ausrechnen an...

israelische Sängerin Nina Stiller von ihrem gleichnamigen Album Stiller. Sie singt die meisten ihrer Songs in Jiddisch. Jahre Niemandsland. 12 Jahre eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Niemandsland. Seit 1998 im Äther. Finanzsystem ist erschüttert. Occidente está acabado. Y lo hemos fastidiado nosotros. No solo tú. Someone just reminded me that said weed is good. Now it seems it's legal. Occidente está acabado. They were having massive private games at public loss. The financial engineer Bill Green. ¿Quieres que tus bisnietos hablen chino? El dólar desaparecerá. Bear Stearns, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Goldman Sachs, what do you think Lehman about selling securities with your own people think? Die geplanten Rettungsmaßnahmen für den Euro sind weiter umstritten. Someone reminded me. What do you think of Wall Street incomes these days? Is good. Now it seems it's legal. He was making millions of dollars and thought it was because he was smart. El dólar desaparecerá. At some point, I used the word Armageddon. These people are risk takers, they're impulsive. I see a lot of cocaine use, prostitution. So did these guys know that they were doing something dangerous? I think they did. I don't hear confessions. There's nothing we can trust anymore. We had a whole group of people looking at this for whatever reason. You can't be serious. If you would have looked, you would have found things. El dólar desaparecerá. It's a Wall Street government. Why do you think there isn't a more systematic investigation being undertaken? Because then you'll find the culprits. I don't believe I have to discuss that with you. Die Gier der Spekulanten sei schuld, meinen die einen. Andere sagen, die Politik habe versagt. You come to us today telling us we're sorry, we won't do it again. Well, I have some people in my constituency that actually robbed some of your banks. El dólar desaparecerá. And they say the same thing. Le pasó a Roma, luego a Europa, y ahora nos toca a nosotros. Todo esto de los coches, estéreos y hula hoops, todo eso se ha acabado. Guten Abend, meine Damen und Herren. Angesichts der internationalen Finanzkrise wird mit Spannung erwartet, wie die Börsen reagieren. In der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise auch viele Einbußen. Die Schuldenkrise sei nicht mit Schlagworten aufzulösen. Die geplanten Rettungsmaßnahmen für den Euro sind weiter umstritten. Unser Finanzsystem ist erschüttert. Die Gier der Spekulanten sei schuld, meinen die einen. Andere sagen, die Politik habe versagt. Occidente está acabado. Y lo hemos fastidiado nosotros. Die Menschen, die jetzt ihr Geld mit ehrlicher Arbeit verdienen, was die meisten sind, die müssen sich ja langsam blöd vorkommen, wenn sie sehen, wie da mit kriminellen Methoden in dieser Finanzwirtschaft riesige Gewinne erzeugt werden. Greed is good. Now it seems it's legal. Es kann nicht sein, dass die Banken mit ihren zum Teil spekulativen Geschäften Risiken aufbauen, die dann vom Steuerzahler und von den Zentralbanken wieder abgebaut werden müssten. Greed is good. Now it seems it's legal. Hat das Finanzsystem und damit auch unser Geld ein ernstes Problem? Kritiker sagen ja, denn unser Geld ist heute vor allem globales Spekulationsobjekt. Jeden Tag setzen die Banken 98 Mal mehr Geld um, als man bräuchte, um die gesamten real produzierten Güter und Dienstleistungen unseres Planeten zu bezahlen. Wachstum ist alles. Und weil sich das Geld immer weiter vermehren soll, wird es weltweit da angelegt, wo die größten Gewinne zu erwarten sind. Bear Stearns, Goldman Sachs. Doch das Ganze hat eine Schattenseite. Man investiert global, wo der größte Profit erwartet wird. Der heimischen regionalen Wirtschaft wird so Geld im großen Stil entzogen. Hinzu kommt, die Gewinne sind ungleich verteilt. Dieses Geld, was wir jetzt haben, hat ein Ziel und das ist, aus Geld mehr Geld zu machen. Und andere Ziele, soziale Ziele, ökologische Ziele, kulturelle Ziele, haben es sehr schwer, an Geld ranzukommen. Und deswegen sage ich, wir brauchen einfach für verschiedene Ziele und verschiedene Zwecke, brauchen wir verschiedene Währungen. Greed is good. Now it seems it's legal. It's predatory mortgage lenders. Der Verkauf von Hypotheken in Amerika war verbrecherisch. Die Leute wurden per Provision dafür bezahlt, so viele Hypotheken wie möglich zu vergeben, an Leute, die wir Ninjas nannten. No income, no job, no assets. Kein Einkommen, keine Arbeit, kein Kapital. Sie konnten ihre Kredite gar nicht zurückzahlen. Die Banker im Hypothekengeschäft haben sich dann diese kranken Kredite besorgt und als Paket an ahnungslose Leute verkauft. Unser Finanzsystem ist erschüttert. Occidente está Those nasty bastards, those bosses, pay you more and more money. Diese Mistkerle zahlen dir jedes Jahr mehr Geld. Es ist ziemlich schwer, einen Job aufzugeben, der dir eine halbe Million Pfund im Jahr einbringt. To give up a job that pays you half a million pounds a year. Diese Mistkerle zahlen dir jedes Jahr mehr Geld. Bear Stearns, Goldman Sachs, Lehman Brothers, they knew what was happening. These people are risk takers, they're impulsive. I see a lot of cocaine use, prostitution. Diese Mistkerle zahlen dir jedes Jahr mehr Geld. Thank you. Herr Scheuß, Niemandsland. Un programa en alemany. Radio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 5. Januar 2013. Willkommen zu den gemischten Katastrophen und kommentierten Meldungen hier im Niemandsland. Neu-Delhi. Auf die Misshandlung folgte Ignoranz. Der Freund der vergewaltigten Inderin hat sich in einem Interview erstmals zur Tat geäußert. Gegenüber einem TV-Sender erhob er schwere Vorwürfe gegen Passanten und die Polizei. Diese habe nicht geholfen, sondern stundenlang über Zuständigkeiten gestritten. Berlin-Hannover. Endspurt mit prominenter Unterstützung. Kanzlerin Merkel in Wilhelmshaven, SPD, Kanzlerkandidat Steinbrück in Emden. Mit Politprominenz aus Berlin hat in Niedersachsen die heiße Phase des Wahlkampfes begonnen. Steinbrück erhofft sich von einem rot-grünen Sieg in Niedersachsen ein Signal für Berlin. Dann die Trends. Umfrage. Union im Umfragehöhenflug. Die Union kommt laut Umfragen in der Wählergunst so gut an wie lange nicht mehr. Die CDU. Im aktuellen ARD-Deutschland-Trend erreichen CDU und CSU mit 41% ihren besten Wert seit November 2007. Für die SPD geht es bergab, den zweiten Monat in Folge. Auch Grüne und Linkspartei verlieren Sympathie. Die FDP bleibt schwach. München. Die CSU startet einen Vorstoß für die PKW-Maut wieder einmal. Bislang ist sie damit bei den Koalitionspartnern CDU und FDP auf weitgehend taube Ohren gestoßen. Nun soll das Thema nach dem Willen der CSU in Unionswahlprogramm aufgenommen werden. Ihr Argument? Die Maut bringe Geld und sei gerecht. Thema Atommüll. Schickt die Bundesregierung bald Atommüll ins Ausland oder alles falsche Alarm? Das Umweltministerium bemühe sich, die Wogen zu glätten. Von Unsinn sprach Minister Altmaier. Sein Sprecher trug hingegen in der Bundespressekonferenz weniger zur Aufklärung bei. Caracas. Die Regierung von Venezuela stimmt die Bevölkerung auf eine Verschiebung der erneuten Vereidigung von Präsident Chavez ein. Der Staatschef, schwer erkrankt, wird in Kuba behandelt. Vizepräsident Maduro nannte im Staatsfernsehen den Amtseid eine Formalität. Die Opposition hält das für verfassungswidrig. Pyongyang. Nordkorea will sich offenbar für ausländische Investoren öffnen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt, dass sich die Führung des kommunistischen Landes derzeit von deutschen Juristen und Wirtschaftswissenschaftlern beraten lässt. Na dann, Prost Mahlzeit. Machthaber Kim hatte zuvor eine radikale Wende angekündigt. Berlin, Brüssel, Washington, Ankara. Die NATO hat mit der Stationierung von Patriot-Raketensystemen in der Türkei begonnen. Material und US-Militärpersonal seien auf dem Luftwaffenstützpunkt Incirlik eingetroffen, teilte das US-Regionalkommando Europa mit. Auch die Bundeswehr will nächste Woche die ersten Soldaten losschicken. Budapest. Das ungarische Verfassungsgericht hat der Regierung einen Denkzettel verpasst und die Wahlrechtsreform von Ministerpräsident Orbán gekippt. Verworfen wurde die geplante Registrierung 2 Wochen vor der Wahl und Einschränkungen bei der Wahlwerbung. Dann gibt es schlechte Nachrichten aus Afghanistan. Ein harter Winter. 50 Flüchtlingslager gibt es allein in Kabul. Die Hütten dort sind oft nur aus Müll zusammengebaut. Und das in einem Land, in dem es im Winter extrem kalt wird. Hilfsorganisationen versuchen, die Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen, sehen sich aber mit einer Afghanistan-Müdigkeit bei den Spenden konfrontiert. Werfen wir einen Blick auf die deutschsprachige Presse im Internet. Beginnen wir heute am heutigen 5. 5. Januar 2013 mit Junge Welt. Da gibt es zuerst einmal ein Foto mit Soldaten vor einer Patriot-Rakete. Da heißt es: Türkei zum Krieg bereit. Bundeswehr verschifft Patriot-Raketen, Ankara droht Syrien mit Militärschlag. Friedensgruppen warnen vor Ausweitung des Konflikts im Nahen Osten. Friedensgruppen protestieren an diesem Wochenende in Lübeck gegen die Entsendung von Patriot-Abwehrraketen und Soldaten der Bundeswehr in die Türkei. Das Kriegsgerät wird am Dienstag im Hafen Travemünde auf das Frachtschiff Suecia Seaways verladen. Wie die Bundeswehr am Freitag mitteilte, gehören zum Einsatzverband rund 300 Fahrzeuge und mehr als 130 Container. Rund 2 Dutzend deutsche Soldaten fliegen als Vorauskommando ins NATO-Partnerland Türkei. Am 21. Januar soll das Schiff den türkischen Hafen Iskenderun erreichen. Ende des Monats sollen dann rund 350 Bundeswehrsoldaten auf dem Luftwaffenstützpunkt Karamamaras stationiert sein. Die niederländische Armee schickt Patriot-Verbände nach Adana. US-Soldaten sind in Gaziantep. Offiziell sollen sie die Türkei vor einem möglichen Raketenbeschuss aus Syrien schützen. Naja, wer es glaubt, wird selig. Die NATO wird nicht müde, den rein defensiven Charakter des ganzen Einsatzes zu betonen. Wer es glaubt, wird selig. Der türkische Regierungschef Recep Tayyip Erdogan spricht dagegen Klartext. Bei einer Konferenz türkischer Botschafter in Ankara drohte der Regierungschef am späten Donnerstagabend im Nachbarland Syrien, Zitat: Jederzeit sind wir mit allen unseren Möglichkeiten zum Krieg bereit. Dies berichteten türkische Medien am Freitag. Gleichzeitig behauptete Erdogan, die Türkei habe bisher alle Anstrengungen für den Erhalt des Friedens unternommen und so weiter und so weiter. Ein schwerer Weg, Bemühungen und so weiter und so weiter. Das Netzwerk Friedenskooperative forderte die Bundesregierung am Freitag auf, die Entsendung der deutschen Patriot-Einheiten in die Krisenregion zu stoppen. Die erneute Drohung des türkischen Ministerpräsidenten mit einem Militärschlag gegen Syrien sollte der deutschen Regierung eindringlich Warnung vor einer Verstrickung in einen Nahostkrieg sein. Das erklärte Netzwerkgeschäftsführer Manfred Stenner. Während die Patriots zur Abwehr der bisherigen Granatenirrläufe auf türkisches Territorium ungeeignet seien, wären sie bei einem Krieg zwischen Syrien und der Türkei eine wichtige militärische Unterstützung. Das ermuntere die türkische Regierung offenbar zu Kriegsgetrommel und baldigen Eintritt in den syrischen Bürgerkrieg auf Seiten der Aufständischen. Dann, so Stenner, befände sich nahezu automatisch auch Deutschland im Krieg mit Syrien. An der Seite der Türkei und der von Saudi-Arabien und Katar bewaffneten dschihadistischen Gotteskrieger. Darüber hinaus bestehe die Gefahr, dass sich durch eine militärische Beteiligung des Westens der Krieg über Syrien hinaus erweitern könnte. Im Hintergrund geht es längst auch um Regime Change im Iran. Russische Militärexperten zufolge können die US-Raketen in Gaziantep Ziele im Luftraum über der zweitgrößten syrischen Stadt Aleppo und über der syrischen Provinz Idlib orten. Die beiden in Karamanamaras stationierten deutschen Patriot-Systeme hätten demnach vor allem die Aufgabe, den US-Staffeln Deckung zu geben. Die Niederländer sollen den Luftraum über dem östlichen Teil des Mittelmeers kontrollieren. So, das schreibt die Junge Welt am heutigen Samstag zum Thema Eintritt in einen möglichen baldigen Krieg mit Syrien. Dann gibt es immer wieder neue Entdeckungen und Skandalmeldungen zum Thema NSU-Mordserie. Nach der Aufdeckung der NSU-Mordserie tat der Inlandsgeheimdienst alles, um die Rolle seiner V-Leute in der braunen Szene zu verschleiern. Als ich vor gut einem Jahr die Meldungen über den nationalsozialistischen Untergrund NSU überschlugen und Massenmedien den Begriff Dönermorde so langsam als Unwort erkannten, kursierte in den Redaktionsräumen der Zeitung Junge Welt eine Verschwörungstheorie. Zitat: Beim Verfassungsschutz werden jetzt sicher die Akten durch den Reißwolf gejagt. Natürlich wäre es zu diesem Zeitpunkt ohne Beweise nicht seriös gewesen, so etwas zu schreiben. Das sagen die Redakteure der Jungen Welt. Dass der Führungskader der NSU Brutstätte Thüringer Heimatschutz THS Tino Brandt schon gut 10 Jahre zuvor als V-Mann enttarnt worden war, konnte nur als Indiz dafür gelten, dass der Inlandsgeheimdienst nicht nur aus Quellenschutzgründen viel zu verbergen hatte. Und Christenführer Gemayel bei dessen Chef. Das hat sich alles bewahrheitet. Die schlimmsten Befürchtungen, die schlimmsten Verschwörungstheorien sind wahr geworden, haben sich verifiziert, sind bestätigt worden. Diese NSU-Mordserie war unter anderem, nicht nur, aber unter anderem ein Ding des Geheimdienstes. Bitte versuchen Sie, mich im Buckingham-Palast zu erreichen. Soweit die junge Welt. Werfen wir einen Blick auf die aktuellen Nachrichten in der heutigen ARD. Die können wir allerdings hören. Da werde ich mal unser Audio einschalten und da hören wir mal rein. Die Nachrichten in 10 Sekunden. Ja, da sind sie. Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. CDU-Bundesvorstand beendet Klausurtagung. In der sogenannten Wilhelmshavener Erklärung verspricht die Union bessere Bedingungen für Wirtschaft und Arbeitnehmer. Im Anschluss reist Kanzlerin Merkel nach Braunschweig, um mit dem niedersächsischen Ministerpräsidenten McAllister die heiße Phase des Landtagswahlkampfes zu eröffnen. Personaldebatte vor dem Dreikönigstreffen der FDP. Nach Informationen der Bild-Zeitung planen offenbar mehrere Landesverbände einen Sonderparteitag. Sollte Rösler trotz eines schlechten Ergebnisses bei der Niedersachsenwahl Parteichef bleiben wollen. Laut der hannoverschen Neuen Presse sprach sich der FDP-Ehrenvorsitzende Genscher dafür aus, Fraktionschef Brüderle zum Parteichef zu machen. Diskussion über Atommüllentsorgung. Die Vize-Fraktionsvorsitzende der Grünen, Höhn, kritisierte die geplante Gesetzesänderungen, die Atommüllexporte ins Ausland ermöglichen. Der Frankfurter Rundschau sagte sie, dies sei verantwortungslos und erschwere außerdem die Endlagersuche. Laut Umweltministerium wird mit der geplanten Gesetzesänderung lediglich eine EU-Vorgabe umgesetzt. Vorwürfe gegen indische Polizei. Der Begleiter der vergewaltigten Inderin sagt in einem Interview, es habe mehr als 2 Stunden gedauert, bis die schwer verletzte Studentin in ein Krankenhaus gebracht worden sei. Die indische Regierung kündigte an, Gewalt gegen Frauen hart zu bekämpfen. Buschfeuer in Australien. Extreme Hitze und starker Wind sorgen für höchste Waldbrandgefahr. Auf der Insel Tasmanien brannten mehr als 100 Häuser nieder. Viele Einwohner und Touristen mussten vor den Flammen fliehen. Australien leidet zurzeit unter einer Hitzewelle mit Temperaturen von bis zu 48 Grad. Das Wetter. Im Südosten Regenfälle, in höheren Lagen Neuschnee und Unwettergefahr. Auch sonst meist dichte Wolken. Höchstwerte zwischen 4 und 10 Grad. Die deutsche Partei und Regierungschef Leonid Brezhnev vom Wunsch des deutschen Bundeskanzlers Helmut Kohl hörte, Moskau zu besuchen, erlitt er einen tödlichen Herzanfall. Und nun bittet sie das Bundeskriminalamt um ihre Aufmerksamkeit. Wer erschoss Beate U? XY meldet erste Ergebnisse. Die Axt im Haus erspart Herrn Zimmermann. Das nächste Presseorgan, deutschsprachige Presseorgan, das wir hier heute einmal untersuchen, ist der Tagesspiegel. Tagesspiegel Berlin. Rerum conoscere causas. Die Ursachen der Dinge erkennen. Das schreiben sie da ganz ehrgeizig, bringen dann aber einen völligen blödsinnigen Mischmasch zum Teil aus Nachrichten und Werbung und Klimbim. Naja, gut, wie auch immer. Steinbrück hat sich nicht im Griff. Das schreibt der Tagesspiegel heute. SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück ist sich selbst ein größter Feind. Immer wieder legt er ein selbstverliebtes Verhalten an den Tag. Dabei wären Millionen Deutsche auf eine bessere Regierung angewiesen. Ist an einem geplatzten Wechsel in Rom. Dann gibt es Nachrichten über RTL, was da so passiert. Dann aber eine geplante Gesetzesänderung. Freifahrschein für Atommüll. Auch der Tagesspiegel greift dieses Thema auf. Ein Gesetzesentwurf des Umweltministeriums zur möglichen Endlagerung von Atommüll im Ausland löst Protest aus. Was verbirgt sich hinter dem neuen Gesetz? Das untersuchen die Journalisten des Tagesspiegel. Bei ihrem letzten Besuch auf dem Fall. Wem die Zeit oft zu lang wird, der stirbt eher, was Psychologen über das Gehirn im Leerlauf herausgefunden haben. Leute, die sich langweilen, werden weniger alt. Interessant. Und nur noch eine Meldung vom Sport. Dann gibt es eine Meldung zum Thema, was Sandy kostet. Naturkatastrophen haben 2012 Schäden von 122 Milliarden Euro verursacht. Besonders betroffen sind die USA. Und da gibt es jetzt lange Listen mit Aufstellungen zu den Kosten dieser Katastrophen. Dann geht es natürlich auch um Hugo Chavez. Da heißt es, venezolanische Führung verzichtet vorerst auf Vereidigung von Chavez. Die venezolanische Staatsführung will auf die formelle Vereidigung des schwerkranken Präsidenten Hugo Chavez für seine neue Amtszeit vorerst verzichten. Der Präsident liegt im Moment mit Komplikationen in Kuba im Krankenhaus. Das Massenmedium. das meistens. Eine Meldung aus Amiland, Streitschlichter Obama, die Billionen-Dollar-Münze. Gerade erst ist der Zwist um die Fiskalklippe überwunden, da droht neuer Streit über die Höhe der Schuldendecke. Und damit, wie im vergangenen Jahr, Blockade und Abwertung der Kreditwürdigkeit. Doch Obama könnte ihn abwenden mit einem einfachen Trick. Das schreibt Herr Lars Halter im Tagesspiegel von heute. Das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium, Mauer. Dann gibt es im Tagesspiegel einen Artikel über ein interessantes Thema. Es geht um ein Flüchtlingscamp, das Flüchtlingscamp auf dem Oranienplatz in Berlin. Seit 3 Monaten kampieren Flüchtlinge auf dem Oranienplatz, um für ihre Rechte zu demonstrieren. Gegen Residenzpflicht und Abschiebungen. Trotz Kälte und Problemen mit Justiz und Störenfrieden wollen sie in ihren Zelten über den Winter ausharren. Da heißt es, es riecht verbrannt am Oranienplatz. Nackte weiße Zeltstangen stecken in grauen Ascheflocken, die ein kalter Wind umherwirbelt. Ein Mann im Overall räumt die verkohlten Überreste des Zeltes weg. Na, Habit, du Brandstifterin, ruft er einem rasterbezopften Mädchen zu. Habit findet das gar nicht lustig. Das war keine Brandstiftung, erklärt die Helferin. Da hat einfach jemand den Ofen nicht richtig benutzt. 3 Monate nach der Ankunft des Flüchtlingsprotestmarsches am 6. Oktober kämpfen die 90 Flüchtlinge im Camp am Oranienplatz an mehreren Fronten zugleich. Zu den politischen Forderungen sind alltägliche Probleme wie zugige Zelte und unsichere Öfen gekommen. Trotzdem wollen die Aktivisten nicht aufgeben. Residenzpflicht abschaffen, Lagerpflicht abschaffen, Abschiebungen stoppen, steht auf dem rot-weißen Banner, das beim Neujahrsempfang im blau-weißen Zirkuszelt hinter den Rednern hängt. Patrick aus der Mediengruppe liest eine Neujahrsbotschaft in englischer Sprache vor, die ins Arabische und Französische übersetzt wird. Seine Ansprache hört sich eher an wie eine Agitationsrede. Die Flüchtlinge haben den Angriff als Verteidigung gewählt. Denn mittlerweile sind sie in Rechtfertigungszwang geraten. In der Schule an der Reichenberger Straße, in der 6 Familien untergebracht sind, eskaliert am 20. Dezember ein Streit, bei dem 2 Männer durch Messerstiche verletzt wurden. Die Türen der Schule sind seitdem verschlossen. Der Fall wird von der Polizei bearbeitet. Mit Hausbesetzern wollen sie nicht in eine Ecke gestellt werden. Die Unterkunft an der Reichenberger Straße soll nur als Winterlager für Familien dienen. Bis März hat Bezirksbürgermeister Franz Schulz ihnen das Gebäude zugesichert. Der Oranienplatz ist der Mittelpunkt unserer Anstrengungen, sagt Patrick. Habet meint, in einem anderen Bezirk sei so eine Aktion gar nicht möglich. Wer sich weiter für das Thema interessiert, hier gibt es auch ein Video, wo die Flüchtlinge in Berlin ihre Aussagen machen. Wie gesagt, es gibt auch einen Hungerstreik und es gibt Es sieht unbeschwert und glücklich aus. Der 19-jährige Ofuri Attar aus Ghana mit seinen Freunden auf dem Oranienplatz in Kreuzberg. Dabei haben die Flüchtlinge einen beschwerlichen Marsch quer durch Deutschland hinter sich und eine noch gefährlichere Reise nach Europa. Die meisten von ihnen sind mit Booten über das Mittelmeer aus Afrika gekommen. Jährlich ertrinken bei diesen Überfahrten hunderte Menschen. Ofuri Attar lebte zuletzt in Libyen, bis er über Italien nach Deutschland kam. In Libyen sterben viele Menschen auf der Straße. Dort gibt es viele Kämpfe und Bomben. Man kann dort nicht leben. Deshalb bin ich nach Europa und nach Deutschland gekommen, um einen sicheren Ort zu finden, wo ich bleiben kann. Aber die Gesetze in Deutschland sind zu streng, um hier zu bleiben. Seit Freitag sind etwa 40 bis 50 Flüchtlinge hier in Kreuzberg. Sie kommen aus Asylbewohnerheimen aus ganz Deutschland. Dort leben sie Monate bis Jahre. Sie dürfen nicht wegziehen, haben eine sogenannte Residenzpflicht. Es gibt keine Sprachkurse, sie leben von staatlicher Hilfe, dürfen aber auch mindestens 1 Jahr nicht arbeiten. Deshalb leben Ofuri Attar und Omar Muntar jetzt hier in diesem Zelt mit 17 anderen Flüchtlingen. Und sie wollen so lange bleiben, bis ihre Forderungen erfüllt werden. Sie wollen sich frei bewegen, lernen und arbeiten. Like me, I'm footballer. But here I didn't have right to do. Ich bin zum Beispiel ein Profifußballer, aber hier darf ich nicht spielen. Deshalb kämpfen wir für unsere Rechte. Wir wollen zur Schule gehen, wir wollen eine Zukunft. Denn wenn du nicht zur Schule gehst, bist du ein Niemand. To go school and to get our future. Because of you didn't go school, you are nothing. Unterdessen ist das Camp noch im Aufbau. Und obwohl vieles schon gespendet wurde, fehlen noch Batterien, Taschenlampen, Decken. Auch viele freiwillige Helfer packen bereits mit an, so wie die Berliner Studentin Sonja. Ein Freund von mir hat mir etwas davon erzählt und dann war ich hier Freitagabend eigentlich nachts über. Und weil sie Leute hier brauchen, nachts auch. um den Lager zu beobachten. Und dann komme ich, wenn ich Zeit habe. Vom Bezirk Friedrichs in Kreuzberg hat das Camp am Oranienplatz eine offizielle Erlaubnis. Und die Flüchtlinge stellen sich hier auf einen längeren Aufenthalt ein. Am kommenden Sonnabend wird aber erst einmal wieder marschiert. Da trommeln sie wieder für ihre Rechte, direkt vor dem Deutschen Bundestag. Das war eine Reportage aus dem Tagesspiegel von heute zum Thema Flüchtlingsproteste am Oranienplatz in Kreuzberg. Jo. Schaue vertrauensvoll in die Zukunft. Liebe Freunde, der Herr sprach, hebe deine Augen auf. Kein Abschluss unter dieser Nummer. Er blickt nach oben, er kriegt das Herz. Schauen wir noch zum Schluss in den Spiegel. Da gibt es zuerst einmal ein Riesenfoto. Krisen-FDP stolpert zum Dreikönigstreffen. Vor ihrem Dreikönigstreffen in Stuttgart ist die FDP in desolater Verfassung. Führende Liberale wie Dirk Niebel machen Stimmung gegen Parteichef Rösler. Die Rebellion nimmt konkrete Züge an. Mehrere Landesverbände erwägen offenbar, zur Klärung der Führungsfrage einen Sonderparteitag einzuberufen. Dann Japan schickt Kampfjets gegen chinesisches Flugzeug. Neue Machtprobe zwischen China und Japan im Streit um eine Inselgruppe. Weil eine chinesische Maschine nahe der Senkaku-Inseln gesichtet wurde, schickte die japanische Regierung Kampfjets. Sie will wegen des Konflikts auch die Militärausgaben erhöhen. Naja, das kann ja heiter werden im chinesischen Meer. In der anglikanischen Kirche, so schreibt der Spiegel, dürfen jetzt schwule Geistliche Bischöfe werden. Symbolischer Erfolg für homosexuelle Geistliche. In der anglikanischen Kirche Großbritanniens können sie künftig die Bischofsweihen empfangen. Eine echte Gleichstellung bedeutet dies jedoch nicht, denn für sie gilt, anders als für ihre heterosexuellen Kollegen, der Zölibat. Naja, nach außen hin. Dann wieder Wahlkampf in Niedersachsen, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Man sieht dieses Knirschgesicht von Steinbrück, dieser von der Industrie für Vorträge bezahlte Herr, der sich Sozialdemokrat nennt. Es ist ein Jammer. Voll in die Zukunft. Aus Gras wird Kohle, schreibt der Spiegel. Gestern noch Rasen, heute schon Kohle. Ein neues Verfahren wandelt Grünabfälle wie Gras oder Laub über Nacht in Brennstoff um. Die braunen Pillen können herkömmliche Kraftwerke antreiben und Strom für 2,5 Millionen Haushalte in Deutschland liefern. Dann gibt's wieder eine neue Spielshow bei RTL. Alles auf Abklatsch mit seiner neuen RTL-Show Alle auf den Kleinen tritt Oliver Pocher in große Fußstapfen. Stefan Raab machte den Budenzauber. Normalos kämpfen gegen Promi um viel Geld. Bei ProSieben zum Giga-Erfolg. Lohnt sich beim Abklatsch das Einschalten? Dann das gekaufte Rekordspektakel. Modeunternehmer Thomas Sabo hat einen Millionenbetrag investiert, damit sein Team aus Nürnberg in einem Fußballstadion Eishockey spielen kann, vor 50.000 Zuschauern. Die DEL, die Deutsche Eishockeyliga, hofft auf Nachahmer der Rekordpartie und eine Imageverbesserung. Ein Blick auf die Attac-Seite von heute. Die wollen natürlich, dass die Welt besser wird, dass das Finanzcasino geschlossen wird. Und auf Attac gibt es einen kleinen Erfolg, der dort vermeldet wird. Erfolg gegen das Steuerabkommen. Die von der Bundesregierung geplante Generalamnestie für Steuerbetrüger mit dem Namen Steuerabkommen mit der Schweiz ist in Bundesrat und Vermittlungsausschuss endgültig gescheitert. Ein toller Erfolg für das Bündnis Kein Freibrief für Steuerbetrüger, das Attac gemeinsam mit anderen Organisationen betrieben hat. Wir haben insgesamt zu Attac 110.000 Unterschriften gesammelt und 12 Aktionen auf die Straße gebracht, 2 davon in der Schweiz. Nach dem Scheitern des Steuerabkommens ist der Weg für eine europäische Lösung frei. Jetzt geht es darum, ein geschlossenes Vorgehen aller EU-Länder gegen Steuerbetrug durchzusetzen.

dich bin wehrlos ohne dich. Manch einer hat sie vielleicht erkannt, Tokotronic. Die Gruppe feiert gerade ihr 20-jähriges Bandjubiläum und hat dazu ein neues Album rausgebracht. Wie wir leben wollen, heißt das, und dieses Album hat überall die besten Kritiken geerntet. Zum Beispiel im Musikmagazin Melodie und Rhythmus, da gibt es 9 Punkte von 10 möglichen. Das ist eine ganze Menge, das ist einer der Höchstwerte, die die vergeben haben. Auch der Spiegel sagt, Deutschlands beste intellektuelle Band ist zurück. Im ersten Videoclip zur neuen Tokotronic-Platte, Wie wir leben wollen, wandelt eine Oberschülerin auf den Spuren von Vampirjägerin Buffy. Videoclip könnt ihr euch natürlich auf YouTube anschauen. Größter intellektueller Anspruch bei gleichzeitigem Schwelgen in popkulturellen Schrullen. Mit diesem Rezept haben es Tokotronic mit ihrem letzten Album Schall und Wahn bis an die Spitze der deutschen Charts geschafft. Mit der grandios zwischen Rock, Gestus und Neoklassik schwankenden Platte endete zugleich die sogenannte Berliner Trilogie der Band, die nun mit ihrem 10. Album, Wie wir leben wollen, in ihr 20. Karrierejahr eintritt. Zeit für ein Innehalten, sagt der Spiegel, also, was im Falle von Tokotronic eher ein Lockerlassen bedeutet. Unsere letzten Alben waren so produziert worden, dass sie diesen Live-Charakter haben, um das Gefühl der Unmittelbarkeit zu verstärken. Gleichzeitig sind wir aber auch alle große Fans von empathischer Popmusik, von Chanson, Psychedelic, Folk, weirden, spinnerten Sachen. Diese Seite ist etwas in den Hintergrund getreten. Das hatten wir zuletzt bei dem weißen Album ausgelebt. Und irgendwie hatten wir Lust, jetzt nach der Pause wieder ein Album zu machen, was man eher so in der Kategorie Pop fassen kann. Das sagt die Band unlängst in einem Interview mit dem deutschen Magazin Rolling Stone. Beziehungsweise der deutschen Ausgabe des Magazins Rolling Stone. Und so beginnt dann auch die neue Single Auf dem Pfad der Dämmerung nicht mit der abgezirkelten, transparent produzierten Opulenz der letzten 3 Alben, sondern mit verwischt verzerrten Noise-Gitarren und entrückt verhalten Chören, die von einer irrlichternden Orgel begleitet werden und in einen beschwingten 60s-Beat münden. The Smith, Die Beach Boys und Garagenrock bilden die Blaupause für eine hintersinnig lakonische Hymne auf die Unzufriedenheit, die stete Verwunderung über die Vieldeutigkeit des Lebens, wie sie in Deutschland vielleicht nur Tokotronic hinbekommen. Als ich fortging, sah ich dir ins Gesicht. Deine Augen schienen irre, deine Zähne tanzten weiß. Wenn ich nach Hause komme, werde ich ein anderer sein. Lässt uns für immer glücklich sein. Wenn wir auf der Schwelle stehen, wenn kein Baum und Strauch sich rührt, ist dein geheimer Name die Geste, die uns führt, dann ist dein geheimer sein.

Niemand, der was will, endlich allein. Heute bin ich einfach nur für mich da. Ich schlafe aus und bleib im Bett und werd mich aus Prinzip auch nicht rasieren. Die Zeit läuft nur nach meiner Uhr. Ganz einfach mal frei sein. Einfach mal nicht einfach funktionieren. Ich vergesse die Zeit und zieh mich selbst aus dem Verkehr. Einfach untertauchen. Einfach mal unerreichbar sein. Doch wenn das so einfach ist, warum fällt das oft so schwer? Ich liege faul im Sonnenstuhl. Den Luxus hab ich mir lang nicht gegönnt. Ich schließ die Augen, träum vom Mittelmeer. Ich schmeiß den Grill an, dreh die Musik auf und warte, wer von den Jungs später auftaucht. Ich mach das viel zu selten, dabei tut mir das so gut. Ganz einfach mal frei sein. Einfach mal nicht einfach funktionieren. Ich vergesse die Zeit und sieh mich selbst aus dem Verkehr. Einfach untertauchen. Einfach mal unerreichbar sein. Doch wenn das so einfach ist, warum fällt das oft so schwer? Ganz einfach mal frei sein. Einfach mal nicht einfach funktionieren. Ich vergesse die Zeit und sieh mich selbst aus dem Verkehr. Fällt das oft so schwer? Warum fällt das oft so schwer? Bleiben nur noch wenige Minuten im heutigen Niemandsland. Es ist Samstag, der 5. Januar 2013. Fast können wir uns schon verabschieden. Natürlich mit Jazz heute, mit dem neuen Album von Till Brönner. Das heißt einfach nur Till Brönner. Erschienen vor 2 Wochen. Und hier dreht es sich schon auf dem Plattenteller von Niemandsland. Jo! Ich sage also Tschüss, Adeu, Adios. Ein wundervolles Wochenende. Bis nächsten Samstag. Für alle Kinder, die uns zuhören, tolle Geschenke zu den Reyes, zu den Heiligen Drei Königen. Da gibt es nämlich hier in Spanien die Geschenke. Das weiß natürlich jeder, der hier lebt und arbeitet und wohnt und studiert. Wir wissen das in Deutschland natürlich nicht. In Deutschland ist dieser 6. Januar immer mit diesem Dreikönigstreffen der FDP und solchen Geschichten verbunden. Das ist dann immer die Top-Meldung zum 6. Januar. Da gähnt man dann, wenn man irgendwelche parteiinternen Flügelkämpfe mitbekommt und solche langweiligen, unrelevanten Geschichten, die eigentlich wenig zu besagen haben, in einer globalisierten Welt, in der Lobbyisten und Finanzspekulanten den Ton angeben und die politischen Richtlinien festlegen, nach denen unsere Politiker dann handeln wollen, handeln müssen, wenn sie für einen Vortrag 20.000, 30.000 Euro bezahlt bekommen, den sie vor einer ausgewählten Schar von Managern halten. Und das nennt man dann Vortragshonorar statt Korruption. So sieht's aus. Ich wünsche Ihnen, meine Damen und Herren, ein wunderschönes 2013, erst wenige Tage alt, dieses neue Jahr. Ich hoffe, es wird ein gesundes, erfolgreiches, glückliches neues Jahr für alle. Ich verabschiede mich und sage Agur. Bis nächste Woche. Tschüss. Gibt Sekt an der Côte d'Azur, dann nach Rom zu seinem Stammjuwelier. Auf dem Rückweg noch kurz in Monaco geshoppt und dann für den Sonnenuntergang in Casablanca gestoppt. Ins Casino nach Vegas und alles auf Rot. In Cancun wartet sein Segelboot. Eigentlich wär grad in Santiago im Ritz. Nur blöd, dass jetzt hier auf dieser Insel sitzt. Schreibt, es geht ihm blendend und sieht direkt aufs blaue Meer von seiner Suite. Kommt schon bald zu ihr zurück, nur lässt man ihn hier grad nicht gehen. Adieu und Kuss aus Zelle 10. Im Learjet durch die Welt in Saus und Braus. Sein Leben war ne Party. Und der Shampoos ging nie aus, trug die Frauen auf Händen, ließ die Party nie enden, bis der Morgen.